üble Nachfolge. Wir klagen all und wissen doch nicht, was uns irrte, seit unser Vater uns, der Papst, so fürchterlich verwirrte. Nun geht er uns fürwahr doch väterlich voran, wir folgen ihn und weichen keinen Schritt von seiner Bahn. Nun merke, Welt, was mir daran so sehr missfalle. Geizet er, sie geizen mit ihm alle. Lüget er, sie lügen mit ihm alle seine Lüge. Und trüget er, sie trügen mit ihm, wie er trüge. Wer ist, der dieses Wort mit Fug mir rüge? So kommt der neue Judas gleich dem alten dort zu Falle. Walter von der Vogelweide.